und der Mond uns vor der Finsternis verschont. Gib Kraft das Licht, gib Mut der Mond, wir sitzen alle im Lebensboot. Das Licht der Welt uns nun erhält, wandelnde Zeiten uns den Weg bereiten. Zum Ort der Kraft, so hängen wir nicht mehr an diesem Lebenssaft. Das Ich im Ich zu mir spricht, ich bin geboren und nicht verloren. Es ist nun Zeit, leg ab dein altes Ahnenkleid, es ist bereits soweit. Das Gedächtnis ist gedacht, wir haben die Nacht zum Tag gemacht. Das Licht erkannt, die Dunkelheit verbannt, wir zählen die Ewigkeit nicht mehr im Sand, nicht mehr im Sand. Nicht alt geworden, die Reife entdeckt, die Liebe, das Leben sich nicht mehr versteckt. Augen, die sehen, der Geist, der versteht, wir treffen uns nicht mehr zum toten Gebet, nicht mehr. Der Geist ist belebt, wir sind erkannt, haben das Gesetz zur Liebe durch die Liebe verbannt. Die Sonne und der Mond uns vor der Finsternis verschont. Gib Kraft das Licht, gib Mut der Mond, wir sitzen alle im Lebensboot. Wir sitzen alle im Lebensboot.